Er fragt mich, hast du noch bisschen Weed? Und ich sag nein. Er fragt, Brudi, hast du was zum Ziehen? Und ich sag nein. Er fragt, Dicker, bist du aus Berlin? Und ich sag nein. Sie fragt, Alter, willst du mit mir ziehen? Und ich sag nein, nein, nein, nein. Und ich sag nein, nein, nein. Und ich sag nein, nein, nein. Und ich sag nein. Nein, nein, ich hab keine Zeit.